Minister Fouché erwartet Sie. Chambon, ich habe gesagt, zieh etwas Ordentliches an. Du kommst wie üblich in Schwarz. Mach ein freundliches Gesicht. Die Herrschaften haben ein langes Gedächtnis. Sie glaubten, sie sähen ein Gespenst, als du wieder aufgetaucht bist aus deinem türkischen Gefängnis. Sie dachten, sie wären dich endgültig los. Die Minen hielten sich erst wieder auf, als ich sagte, wir schicken ihn an den Rhein. Er bringt unseren deutschen Mitbürgern die Segnungen der Freiheit nahe. Dieser Saal und die Leute. Dafür haben wir gekämpft. Wir wussten es noch nicht. Hätten wir dann gekämpft? Hätten wir nicht. Longinet sagte einmal, dieser Jambon hat in seinem Finger mehr Galle als Marat im ganzen Körper. Vorsitzender des Jakobinerclubs, Vorsitzender des Konvents, Mitglied des ersten Wohlfahrtsausschusses, Mitglied des zweiten. Holte Leute wie Robespierre, Saint-Just und Marat herein. Du warst keiner, der die großen Reden hielt, aber die Herrschaften wissen, warum sie dich hassen. Und du machst ihnen jetzt den Polizeiminister. Du warst nie etwas anderes als ein kleiner Pastor aus dem Midi. Wir hatten so viele Pastoren im Konvent. Pastoren und Rechtsanwälte. Ich glaube, ich fahre jetzt gerne nach Mainz. Gute Reise. Perfekt. Das Volk hungert immer noch. Dieser Bonaparte wird abwirtschaften wie alle anderen. Mainz, das ist das Ende. Die Konsulate in Algier, Smyrna, die 3 Jahre auf Kerasont. Das waren Wartestationen. Aber Mainz, das soll das Ende sein. So haben sie sich das gedacht in Paris. Seit er aus dem Turm von Simmern gesprungen ist, hat ihn kein Polizist mehr angefasst. In dieser Nacht ist er in ein anderes Leben gesprungen. Die Nachricht ist umgelaufen wie Feuer. Er fiel tief, als er sprang. Und als er unten im Brombeergebüsch aufschlug, war sein Bein gebrochen. Er hat eine Hopfenstange als Krücke benutzt. Viel Zeit, den Wald zu erreichen, hat er nicht. Es war etwas hinter ihm her. Am liebsten hätten wir die Arbeit liegen lassen und hätten gefeiert. So haben wir uns gefreut. Aber die Herren mit den Uhrketten über den Bäuchen haben ein saures Gesicht gemacht. Wartet ab, haben sie gesagt. Er kommt nicht weit. Und wir haben gesagt, hoffentlich hält er durch. Es war ja nicht nur die Polizei hinter ihm her, sondern auch das andere. Er hat nicht gewusst, was es war. Es trieb ihn in den Sohnwald hinein, wo er gar nicht hin wollte. Er hat gewusst, wenn sie ihn am zweiten Abend noch nicht haben, würden seine Chancen zu entkommen schlagartig steigen. Gut, dass er wenigstens sein Messer bei sich hatte. Denn als es hell wurde, hat er gesehen, was hinter ihm her war. Ein Wolf oder ein Hund, aber sehr groß. Er hat das rohe Fleisch unter seiner Achsel gewittert und dass sein Bein gebrochen war. Er trieb ihn vor sich her, bis er nicht mehr konnte und er ihn am Boden hatte. An dem Abend waren die Schenken schon am frühen Nachmittag voll. Nie vorher und nie nachher haben wir so gewartet. Wir sahen die Suchtrupps zurückkehren. Wann würde einer hereinstürzen und schreien, sie haben ihn? Seine Kräfte nahmen rapide ab. Seine Achsel war rohes Fleisch. Er hatte seit 2 Tagen nichts gegessen. Als es dunkel wurde, wusste er, dass er es jetzt tun musste. Er ließ sich fallen. Der Hund schnürte näher, den Bauch am Boden. Schön und stark, breitbrüstig, mit dichtem braun-schwarzem Fell. Der hatte seine Beute am Boden. Er hatte nur dieses Messer. Als es zu Ende war, da war er voller Blut. Verreckend hat sich der Hund in seinen Schuh verbissen. Abends kehrten abermals die Suchtrupps zurück. Am nächsten Morgen würde die Jagd abgebrochen werden. Aber wir haben da schon gefeiert. Und wie? Schlafen wollte er. Etwas Schöneres konnte er sich nicht mehr vorstellen. Aber er wusste, dass er nicht mehr aufwachen würde, wenn er liegen blieb. Er muss gespürt haben, wie wir an ihn dachten. Wie wir für ihn hofften. Nach 2 Tagen war er in der Birkenmühle im Hahnbachtal. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn die Müllersleute ihn nicht gefüttert hätten, damit er weiter nach Sonnenschied kriechen konnte. Sonnenschied war Kochem. Dort bekam er ein Pferd. Er ist zu Nagel nach Bärenbach geritten. Und der Abdecker und Knochenflicker hat ihm das Bein gerichtet und ihm seine berühmte Salbe mitgegeben. So ist er schließlich nach Sonnenschied zurückgeritten, um sich auszukurieren. Doch wer da einritt, das war nicht Johannes Bückler. Das war der Schinderhannes. Das war mehr als ein Mann. Neugierig, Falk? Sie hängen alle in den Fenstern. Ich bin froh, dass er endlich da ist. Dann hören die Gerüchte endlich auf. Dieses Geschwätz. Eigentlich hätte der da unten am Thermidor ebenfalls auf dem Karren stehen müssen. Neben Robespierre und Saint-Just und Gothon und den anderen, als sie die Rue Honoré hinunter zu Place de Grève fuhren, wo die Guillotine stand. Er hatte Glück. Er war einfach nicht in Paris. Die Fenster waren bis auf den letzten Platz vermietet längs der Rue Honoré. Sie fuhren durch Jubel, Hohn und Hass. Hätten Sie mitgejubelt? Ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns heute Abend. Veit ist der Einzige, mit dem ich reden kann. Er spricht fast nicht. Und doch ist mir, als hätten wir geredet. So kann man es auch sagen. In der Hinsicht war dein Schützling eine Enttäuschung. Er bringt den Mund nicht auf. Nach 6 Monaten Hohen Aspekt vielleicht nicht ganz unverständlich. Prälat Kiefer, was sagen Sie? Ein angenehmer junger Mann. Man bemerkt ihn fast überhaupt nichts. Na, dann hoffe ich, ihn nicht allzu angenehm zu sein. Neulich kam ich in mein Arbeitszimmer und Veit stand da. Schön, dass Sie kommen, sagte er und wischte sich die Stirn. Vor ihm saß Haro und Knoti. Ich habe ein Buch holen wollen, sagte Veit. Und wie lange stehen Sie schon so da, sagte ich. Auf Ihrem Schreibtisch ist ja eine Uhr, sagte er. Genau 31 Minuten. Oh, was waren wir gespannt, als Sinclair ihn mit einem Fisch über den Rhein schickte, als Rebmann ihn wegen seines Gesichts beim Bäcker Simon einquartierte, als er nicht hervorkommen wollte, bis sein Gesicht wieder in Ordnung war, als Schneider Lütke der Erste war, der zu ihm durfte, als er endlich unsere Einladung annahm. Naja. Es trat ein allerdings nicht schlecht aussehender junger Mann ein, zwar in altmodisch, republikanisch strengem Schwarz, dafür in erlesenen Stoffen. Nur, dass er den Mund nicht aufbrachte. Aber er kann Klavier spielen. Das allerdings, mein Kind. Oh, schade, dass es zu Ende geht. Unbeschreiblich, wie seine Hosen sitzen. Hey, Veit! Wohin? Ich bin ein bisschen müde. Ich erzählte gerade, wie ich sie einmal vor meinem Schreibtisch fand. Vor ihnen saß Haro und knurrte. Ich sagte, wie lange stehen sie denn schon so da? Und sie sagten, auf ihrem Schreibtisch ist ja eine Uhr. Genau 31 Minuten. Ja, komisch, in der Tat. Da fällt mir ein, erinnern Sie sich noch, wie Sie eines Tages eine bewundernde Bemerkung über den Rock, den ich trug, machten? Und ich Sie trotz Ihrer Beteuerung, der Rock sei Ihnen doch viel zu klein, nötigte, ihn zu probieren, und der Rock Ihnen tatsächlich passte, empört ausriefen, wieso passt mir Ihr Rock? Prälat Kiefer, was sagen Sie zu dem neuen Generalkommissar? Eigentlich hätte er am Thermidor ebenfalls auf dem Karren stehen müssen, neben Robespierre und Saint-Just und Couthon und den anderen, als sie die Rue Honoré hinunter zur Place de Grève fuhren, wo die Guillotine stand. Was ist das denn so lächerlich? Sie lachen und lachen! Warum können Sie über Neumanns lachen? Sie sind lächerlich! Reiß sie weg! Sie ist wahnsinnig! Susanne! Er lacht doch nur! Seht ihr das denn nicht? Sie bluten ja. Mein Gott, Ihre ganze Hemdbrust färbt sich ja blutig. Emily! Johann! Heißes Wasser! Leinwand! Bring das Gör weg, Rippmann! Sie soll verschwinden! Was hast du da in der Hand? Susanne, mach die Hand auf! Ein Obstmesser! Raus mit ihr! Worauf wartest du, Rettmann? Das ist doch nichts, Ulrike. Wieso sagst du Ulrike zu mir? Ich erlaube mir, mich zu verabschieden. Ich muss ihn jetzt den Rock ausziehen. Und das Hemd.